WDR 5. Neugier genügt. Junge Männer springen übermütig in ein Swimmingpool. Eine amerikanische Flagge weht müde im Wind. Ein Junge macht einen Salto von einer Schaukel. Alles erinnert ein wenig an Urlaubsvideos aus den 70er Jahren. Wäre da nicht immer wieder dazwischen kurz eine hübsche junge Frau, die singt. Oldschool, so könnte der Look des bei YouTube zu bestaunenden Clips Videogames von Lana Del Rey beschrieben werden. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I didn't always have hype around me or my project, but I've been writing and singing for a long time. Es gab nicht immer diesen Hype um meine Person oder das, was ich mache. Ich schreibe und singe, seitdem ich 18 bin und in New York lebe. Nachdem ich Videogames auf YouTube veröffentlichte, haben es viele Menschen gesehen. Und dann gab es auf einmal einen Punkt, an dem alle anfingen, darüber zu reden. Also die hat halt ganz auf wirklich niedrigstem Level eigentlich schöne Videos gemacht, die einfach optisch ansprechend waren, in so einer Super 8 Optik, was eben auch retromäßig rüberkommt. Und das hat offensichtlich sehr vielen Leuten zum richtigen Zeitpunkt sehr gut gefallen, sodass das dann eben so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt hat. Womit Peter Flore, Online-Chefredakteur der Musikzeitschrift Intro, den wichtigsten Punkt angesprochen hat, wenn es darum geht, im und durch das Internet bekannt zu werden. Man muss es schaffen, in kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu erreichen. Unabhängig vom Inhalt heißt das Prinzip dahinter virales Marketing. Viral hört sich ja erstmal sehr gefährlich an. Da haben wir ja sofort den Virus im Hinterkopf, der sich vielleicht als Krankheit bei uns irgendwo eingeschlichen hat oder auf dem Computer. Erklärt Patrick Möller, Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg und Berater für Werbung im Bereich sozialer Netzwerke. Aber beim viralen Marketing geht es eher um Botschaften, die ausgetauscht werden. Also etwas, was gar nicht so gefährlich ist, sondern eigentlich sehr positiv sein kann. Und so wird beim viralen Marketing versucht, den Austausch dieser Botschaften anzuregen. Und das kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen erfolgen, zum Beispiel über die neuen Kanäle, die Social Networks heutzutage bieten, wie Facebook. Das Ganze funktioniert nach dem Schneeballprinzip. Einer ist begeistert von Lana Del Reys Clip Videogames. Dann macht er alle seine Freunde und Bekannte darauf aufmerksam. Jeder von diesen Freunden tut dasselbe mit seinen Freunden und so weiter und so weiter. Und so können sehr schnell sehr viele Menschen von dem Video erfahren. Hat der Lana Del Rey Fan beispielsweise 200 Freunde, also Kontakte, in einem sozialen Netzwerk, denen er das Video oder einen Link dahin schickt und jeder leitet es wieder an 200 Kontakte weiter, könnten schon 40.000 Menschen das Video gesehen haben. Also es bringt heute eigentlich nichts mehr, etwas einfach so ins Internet hinauszustellen, weil das weiß ja inzwischen jeder selber, der mal zwischendrin YouTube aufgerufen hat. Da gibt's pro Tag mehrere tausend, wenn nicht sogar 10.000 Videos, die dort neu hochgespielt werden. Und wenn ich da jetzt einfach meinen Clip noch hinzuspiele, dann geht der vielleicht in dieser Flut an Videos unter. Deswegen ist es für das virale Marketing erstmal wichtig zu schauen, wen könnte das interessieren. Man muss natürlich in erster Linie erstmal die Leute erreichen, die auch eine möglichst große Streuung hinkriegen. Also gerade in Amerika und England sind das natürlich in erster Linie zum Beispiel Blogger, die einfach per se schon sehr, sehr gut vernetzt sind und immer auch so eine Art ja, Trüffelschwein-Mentalität mit sich bringen. Also sehr, sehr früh auf Sachen stoßen, die möglicherweise eine größere Akzeptanz dann eben auch haben. Und diese Blogger, die dann eben auch sehr, sehr viele Leser haben, die können sowas antriggern, sage ich immer. Also sie sind ein ganz guter Auslöser, um so einen kurzzeitigen Hype mal auszulösen. Die richtigen Leute zu kennen und gut vernetzt zu sein alleine reicht aber noch nicht aus, um im Internet Berühmtheit zu erlangen. Peter Flore beobachtet, dass alles, was abseits der Norm ist, gute Chancen hat, im Netz groß rauszukommen. Mittelmaß ist natürlich eine schlechte Ausgangsposition, um bekannt zu werden. Qualitativ gut muss es nicht zwingend sein. Es kann natürlich auch qualitativ sehr, sehr schlecht sein, um besonders viel Aufmerksamkeit zu erfahren. Baby, du bist die, von der ich immer geträumt hab. Deine Lippen schmecken mir Eis im mittigen Sonntag. Hör gut zu, weil ich dir sag, dass du die Welt für mich bist. Und wenn du nicht mehr hier bist, dann hält mich nicht. Es war Liebe auf den ersten Blick. Dein Respekt ist für mich so groß, unersetzlich. Wir leben Hand in Hand am großen Meeresstrand. Girl, du bist die, die ich brauchen begehre. Neben dir fühle ich mich, als wenn ich nichts wäre. Und wenn du jetzt glaubst, dass alles ist, denn ist, dann hast du falsch geglaubt, denn Girl, ich liebe dich. Was vielleicht der ein oder andere noch kennt, ist so ein Beispiel, eine Gruppe, die hieß Group Tekan. Es waren, glaube ich, drei Jungs, die vor zwei Jahren relativ leidlich talentiert einen Rap-Song versucht haben aufzunehmen, der einfach so schlecht war, dass er dann eben auch so funktioniert hat. Sehr, sehr viele Leute haben sich mehr oder weniger darüber lustig gemacht, wie schlecht dieser Song ist. Ergebnis war aber dann trotzdem, dass sie eine so große Aufmerksamkeit durch diesen Song erreichen konnten, dass dann letztendlich auch ein Management und eine Plattenfirma aufgesprungen sind. Wo bist du, mein Sohn, nicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man auffällt. Also, dass man irgendwas Besonderes macht, was in der Form vielleicht noch nicht viele gemacht haben. Viele kennen das ja so als klassischen Bürohumor, was man früher per E-Mail vielleicht an die Kollegen geschickt hat. Das waren dann meistens irgendwelche lustigen Katzenvideos oder diese klassischen, was früher Bitte lächeln war, also irgendwelche Arbeitsunfälle oder absurde Situationen, wo Leute zufällig bei gefilmt werden. Sowas hat natürlich einen sehr hohen viralen Charakter, weil die Verbreitung oder die Streuung dieser Inhalte sehr schnell vorangeht, weil es einfach einen hohen, zum Beispiel Unterhaltungswert einfach hat. Und ganz ähnlich funktioniert es bei, sagen wir mal, ausgesprochen außergewöhnlichen Künstlern, Musik oder eben Musikvideos. Lost, but now I am found. I can see you once I was blind. Wenn ich jetzt da noch ein bisschen drumherum mache, vielleicht noch eine kleine Geschichte entwickle, die an sich schon so interessant ist, dass sie jemanden, der sie liest, dazu animiert, das weiterzuleiten, dann passiert das natürlich schon viel automatischer, als wenn es jetzt etwas ist, wo ich einfach nur mir diesen Filmausschnitt angucke und dann ist es aber auch danach wieder vorbei. Also das heißt, eine virale Botschaft sollte auch so eine Art Köder haben, wo ich dran hängen bleibe. We were born to die. Womit wir wieder bei Lana Del Rey wären. Eigentlich heißt sie nämlich Elizabeth Grant und macht schon viel länger Musik als ihre Plattenfirma, die ihr neues Album als Debüt inszeniert, uns glauben machen will. Sie steht seit anderthalb Jahren bei einem großen Label unter Vertrag und hinter ihr ein ganzes Team professioneller Produzenten. Egg White, der bei Adele nachgeholfen, und Guy Chambers, der schon Robbie Williams zu Erfolg verholfen hat. Das ganze Underground-Image von Lana Del Rey also nur ein Mythos? Natürlich kann man viel inszenieren und so ist es zumindest, was wir jetzt so in letzter Zeit davon mitbekommen und mitsehen, auch bei Lana Del Rey, die ja früher unter einem ganz anderen Namen aufgetreten ist und andere Videos auf YouTube eingestellt hat, die heute aber nicht mehr verfügbar sind. So hat sich zum Beispiel auch der Stil zu ihren früheren Videos leicht verändert. Und wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt und tiefer schaut, dann ist es natürlich so, dass auch Lana Del Rey heutzutage von einem großen Label unter Vertrag ist, die das Ganze aber natürlich weiter aufgreifen. Also das heißt, das mag auf YouTube angefangen haben, aber das, was wir jetzt sehen, das ist eigentlich nur noch die Weiterführung von damals. Also das heißt, es ist ein bisschen schwierig vorstellbar, dass die heutigen Clips alle noch am Heimcomputer von ihr selbst zusammengeschnipselt wurden und tatsächlich dann auch so auf YouTube eingestellt wurden. Das sieht alles schon sehr inszeniert aus. Dazu passt auch ihre offizielle Biografie. Aufgewachsen ist Lana oder Elizabeth in Lake Placid. Mit 18 geht sie nach New York und präsentiert erste Songs in kleinen Clubs in Brooklyn. Mit 19 bekommt sie einen Vertrag bei einer kleinen Plattenfirma und zieht, weil sie nicht wusste wohin, für anderthalb Jahre in einen Wohnwagenpark vor Manhattan. Das ist für Amerikaner der Inbegriff für ganz weit unten. Menschen in Trailerparks gelten in den USA als White Trash, also weißer Müll am Rande der Gesellschaft. Und da spielt es auch keine Rolle, dass der Trailerpark vor Manhattan liegt. Doch Lana Del Rey schafft es. Irgendwie. Sie geht zurück nach New York, in die Bronx und studiert Philosophie. Und jetzt eben der Durchbruch mit selbstgebastelten Videos. Dass das alles inszeniert sei, dagegen wehrt sie sich standhaft. It's completely autobiographical. Es ist komplett autobiografisch, 100%. Was die Frage angeht, wie wichtig mir Authentizität ist, kann ich nur sagen, ich schreibe meine eigenen Stücke und mache meine Videos selbst. Was das Thema Authentizität angeht, ich bin authentisch. 100% autobiografisch, absolut authentisch und ziemlich gut auf das zugeschnitten, was Amerika mag. Den Aufstieg von ganz unten, der fleischgewordene American Dream. Aber es ist eben auch eine universelle Erfolgsgeschichte, in die man sich überall auf der Welt hineinträumen kann. Geschickt kontrastiert sie in ihren Songs Bilder einer heilen Welt mit denen der abgründigen Seiten des Lebens. Hier der Trailerpark, da eine Del Rey im weißen Prinzessinnenkleid auf einem Thron mit zwei bengalischen Tigern. So bedient man Träume und weckt Emotionen. Wenn es in der Breite des Marktes gelingt, dieses Gefühl zu verkaufen, dann hat das durchaus einen kommerziellen Wert. Also die Leute gieren nach Sachen, gerade in Zeiten von DSDS und Castingshows, die sie als total jenseits der Industrie wählen. Tim Renner, Geschäftsführer Motor Music, einem kleinen Label, das die Regeln der Großen im Musikbusiness aber gut kennt. Als Motor noch zu Universal gehörte, immer den legendären Satz, links antäuschen, rechts schießen. Und das scheint mir genauso ein Fall zu sein. Also man tut relativ alternative und man zielt aber komplett auf den Mainstream. Und der kauft, weil er dahinter so etwas wie den musikalischen Underground vermutet, weil noch kein großes Label dahinter steht. Und weil es sich schon gar nicht um einen weiteren Retortenstar aus den Castingshows handelt. Die alternative Käuferschicht darf sich als Entdecker fühlen. In den großen Weiten des Internets wurde ein Schatz geborgen und den kann man nun groß machen. Eine Wahnsinnsgeschichte. Es ist natürlich so, dass die Künstlerin heutzutage, wie auch schon früher sicher, ihre eigene Geschichte erzählt. Und diese eigene Geschichte ist im Endeffekt die, dass sie in die verschiedenen Figuren springen kann und dadurch beim Zuhörer entsprechende Gefühle oder Atmosphären hervorrufen kann. Also, dass sie auf der einen Seite ein bisschen retrospektiv in die Vergangenheit schaut und schmachtet, aber auf der anderen Seite auch eher dann die taffe junge Frau ist. Und sowas bietet halt immer wieder Gesprächspotenzial, dass man drüber spricht. Und das spiegelt dann nicht nur der Songtext vielleicht wieder, sondern tatsächlich auch das Video, was das Ganze noch unterstützt, dadurch, dass dort Szenen aus Super 8 Videos eingebunden werden, die eben dann diesen Gedankengang in die Vergangenheit noch weiter untermauern. All das ist natürlich dann etwas, was man gerne in seinem eigenen Freundeskreis auch weitererzählt, weil man einfach sagt, du, ich habe da dieses Video entdeckt von dieser Künstlerin, das hat mich so berührt oder so mitgenommen, das muss ich dir unbedingt zeigen und dann spielt man das halt tatsächlich auch vor. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Auf diesem Weg hat Lana Del Rey sogar schon eine erste Nominierung für einen begehrten Preis im Musikgeschäft bekommen. Sie ist für den Brit Award in der engeren Auswahl. Kategorie Best International Breakthrough Act. Und das ohne Album. Konkret weiß ich es nicht, aber der Verdacht liegt schon nahe, dass da natürlich auch Leute nachgeholfen haben, die über die entsprechenden Kanäle verfügen. Ich sag mal, jeder von uns könnte einen guten Song machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er binnen kürzester Zeit berühmt wird, ist trotzdem sehr, sehr gering. Man muss schon, das ist jetzt vielleicht kein guter Tipp, aber man muss schon zur richtigen Zeit einfach am richtigen Ort sein und vielleicht auch einen bestimmten Trend möglicherweise auch bedienen. Bei Lana Del Rey funktioniert natürlich sozusagen die Ausgangsbasis schon mal ganz gut. Also eine hübsche junge Frau macht hübsche junge Popmusik, würde ich mal zusammenfassend sagen. Das ist optisch ansprechend und natürlich auch, sagen wir mal, für die Ohren ansprechend. Dass das einen gewissen Nerv trifft, ist ja A, nicht bestreitbar und B, vielleicht auch ein bisschen absehbar. Ich glaube, dass es von 10 Künstlern schaffen es wahrscheinlich 9 nicht, die genau die gleiche Ausgangsposition haben. Also das ist immer sehr, sehr schwierig, das konkret zu planen. Szenenwechsel. Ein Club in Münster. Auf der Bühne ein junger Mann im weißen Anzug, der eigenwillige Tanzeinlagen zum Besten gibt und dazu einen Song irgendwo zwischen Schlager, Folklore und Techno performt. Sein Künstlername Alexander Markus. Seine Musik nennt er Elektrolore. Das Interessante daran, auch er ist übers Internet bekannt geworden. Nur viel langsamer als Frau Ray. Ich hatte vor 2 Jahren diese Idee mit der Elektrolore und habe dann ein Video gemacht und das dort reingestellt. Ich muss dazu sagen, die ganzen Plattenfirmen wollten nichts damit zu tun haben. Ich hatte es auch mal angeboten. Und deswegen musste ich halt andere Wege gehen, habe es bei YouTube reingestellt. Und es hat sich dann über die Jahre immer so, es ist immer populärer geworden. Dann habe ich neue Videos gedreht, immer neue hinzu. Und dann irgendwann kam so eine Lawine ins Rollen, dann kamen die ersten Auftritte. Und es hat sich dann immer so echt immer weiterentwickelt. Es ging gar nicht plötzlich, es ging so ein langsamer Prozess. So sind Online-Plattformen wie YouTube, Bühne, Talentwettbewerb und Sendestation in einem. Jeder hat die Möglichkeit, Millionen Menschen zu erreichen. Auf jeden Fall, wenn man über die entsprechenden Kanäle verfügt oder diese Kanäle nachhaltig aufbaut selber, hat man einen sehr guten Vertriebsweg. Also auch als Laie braucht man eben nicht mehr die großen Konzerne, die sowas in den Weg leiten. Also zumindest theoretisch nicht. Theoretisch kann natürlich jeder mit den gleichen Mitteln arbeiten, wenn er entsprechend gut vernetzt ist. Was sich auf der einen Seite gut anhört, hat auch seine Nachteile. Die Verbreitung findet fast in Echtzeit statt. Und wenn man dann nicht in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit einer gewissen kritischen Masse erreicht, ist es schwer, dauerhaft Berühmtheit zu erlangen. Denn der nächste Trend oder Künstler lässt nicht lange auf sich warten. Um zu Lana Del Rey zurückzukommen, ihren Clip zum Song Video Games haben mittlerweile über 21 Millionen Menschen im Netz angeschaut. Damit hat sie die nötige Aufmerksamkeit, die es braucht, um auch auf Dauer in den Köpfen der Hörer zu bleiben, locker erreicht. Was die ganzen Vorschusslorbeeren von Lana Del Rey zum Beispiel angeht, glaube ich schon, dass sie Stand jetzt gerechtfertigt sind. Also die Künstlerin hat Potenzial und das ist auch ganz wichtig, dass sie als Künstlerin wahrgenommen wird, finde ich, weil in der öffentlichen Wahrnehmung wird dann doch viel über ihr Optisches, über aufgespritzte Lippen und so weiter gesprochen. Also da würde ich doch mal die Leute dringend bitten, doch auch auf die eigentliche Kunst nochmal zu sprechen zu kommen. Tell you all the time, heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.